Die Schwalbe lieb und klein soll uns ein Vorbild sein. Sie steiget hoch hinauf und preiset Gott. So soll auch unser Weg hinauf zum Himmel gehen und dankbar will der liebe Gott uns sein. So soll auch unser Weg hinauf zum Himmel gehen und dankbar will der liebe Gott uns sein. Wenn Blitz und Donner drohen, der Regen niederströmt, das Vögelein zur Erde niedersinkt. Doch wenn der Sturm vorbei, die Sonne scheinet frei, die Schwalbe sich aus neu zum Himmel schwingt. Doch wenn der Sturm vorbei, die Sonne scheinet frei, die Schwalbe sich aus neu zum Himmel schwingt. So nimm ein Beispiel denn, o Mensch vom Vögelein, und preise Gott auf deinem Lebensweg. Und wenn dein Auge weint, die Sonne nicht mehr scheint, dring durch das Dunkel hin zu Gott hinauf. Und wenn dein Auge weint, die Sonne nicht mehr scheint, dring durch das Dunkel hin zu Gott hinauf. Sein treues Auge wacht, sieht dich in Sturm und Nacht und lässt dich dennoch hier nicht untergehen. Er hat dein Leid erprobt, ob du es tragen kannst, und dann hat er es erst zu dir gesandt. Er hat dein Leid erprobt, ob du es tragen kannst, und dann hat er es erst zu dir gesandt. So preise deinen Herrn schon hier auf Erden gern und einstens dort in alle Ewigkeit. Dort in den Himmelshöhen soll's klingen wunderschön, der Herr hat alles, alles wohl gemacht. Dort in den Himmelshöhen soll's klingen wunderschön, der Herr hat alles, alles wohl gemacht.